Bakbongju, Vorsitzender des Ministerkabinetts der DVIHK, informierte sich in der Stadt Haeryong und in den Kreisen Yunsa und Musan im Bezirk Nordhamgyong über den Wiederaufbau. Bei Besprechungen vor Ort wurden die praktischen Maßnahmen zur schnellen Beendigung des Wiederaufbaus in den nördlichen Katastrophengebieten erörtert. Bei der Besichtigung des Vereinigten Eisenhüttenwerkes Kimzek, des Stahlwerkes Zhongjin und des Hafens von Zhongjin betonte er, dass man die Produktion von Eisen und Stahl für den Wiederaufbau steigern und den Transport von Baumaterialien für Wiederaufbau wie von Zement beschleunigen soll.